Sehr schön, wir sehen mal die Haltung. Schauen, wie die mal schneiden, oder? Die Herzoperation. Thank you. Tenemos que estar ahí.